Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Maike Nielsen, ein neuer Horizont. Nordpazifik, 10. Oktober 1932. Die Zwillinge bestaunten den toten Bootsmann, als der Sturm losbrach. Laura spürte es wie immer als Erste. »Schnell«, sagte sie auf Seeisch, »lass uns Henry festbinden, er kann sich doch nicht mehr selbst halten.« Im nächsten Moment warf es sie von den Füßen. Nelly prallte mit dem Kopf gegen den Tisch, auf dem Tackert Henry operiert hatte, und dann kippte der Raum. In der Kombüse klirrte Geschirr. Das Schiff schlingerte und Henry glitt vom Tisch herunter. In seinen Augen war immer noch dieser erstaunte Ausdruck, als könne er selbst nicht glauben, dass er gestorben war. Inmitten des Getöses hörte Nelly, wie Mannam ihren Namen rief. Sie sahen sich an. »Nicht«, bedeutete ihr Laura mit den Augen. Nelly versuchte, sich aufzurichten, während etwas mit einem Knall zerbarst. Niemand hatte ihnen erlaubt, in die Kammer zu gehen, in der sie Henry aufgebahrt hatten. Dabei mussten sie sich doch von Henry verabschieden, so wie es sich gehörte, wenn jemand von Bord ging. Erst recht, wenn dieser jemand mehr als nur ein Schiff verließ. Mannams Schreie wurden lauter. Ihre Stimme klang viel höher als sonst, vielleicht weil sie das Tosen der See übertönen wollte. Das Schiff wurde nach vorn geworfen und jetzt ging es so steil abwärts, dass Laura und sie zusammen mit dem toten Henry gegen eine Wand geschleudert wurden. Wasser brandete an das Bullauge und Nelly riss die Augen auf. Fische schwammen vor dem Glas. »Wow, Laura«, rief sie begeistert. Laura klatschte in die Hände. »Wow!« Aber schon wurden sie wieder zurückgeworfen und zusammen mit Henry rutschten sie an die andere Seite des Raums. »Nelly! Laura!« Mannams Stimme dröhnte durch die Wand der Kammer an ihr Ohr. Es war dunkel geworden, aber Nelly konnte trotzdem sehen, was Laura dachte, weil sie auch in der Dunkelheit immer die Gedanken ihres Zwillings sah. »Wir müssen rausgehen. Mannam hat Angst um uns.« Sie versuchten, sich aufzurichten, aber Nelly stolperte über Henry und weil sie sich dabei das Knie aufschlug, biss sie sich auf die Lippen. Laura, die spürte, dass Nelly am liebsten geweint hätte, drückte ihr Tigerchen in die Hand. Als Nelly die Tür aufstieß, wurde sie nach hinten geworfen und die See wogte heran. Sie versuchte, sich an der Reling festzuhalten, aber sie hatte ja nur eine Hand frei. Mit der anderen musste sie Tigerchen halten. So laut heulte der Wind, dass sie Laura nicht verstehen konnte, und auf einmal war Nelly nicht mehr sicher, ob das Abenteuer aufregend oder gefährlich war. Eine Böe krachte vor ihr ins Meer, dass es rings um sie aufschäumte. Das Wasser stürzte über die Planken und fast wäre Nelly über Bord gespült worden, aber Laura hielt sie fest und sie selbst hielt Tigerchen. Also war alles gut. Jetzt erst sah sie die Matrosen. Sie hatten sich mit einem Tau an die Reling gebunden und nach jedem Sturz in ein Wellental strömten die Wassermassen über sie. Blitze zuckten über den Himmel. Der Ozean flammte dunkelgrün auf. Wieder rauschte eine Welle heran. Sie hob das Schiff auf ihren Kamm, wo es ein paar Herzschläge lang tanzte und dann in eine ungeheure Tiefe krachte. Nelly dachte, dass sie auch fallen würden, sie und Laura und der Tiger. Doch im letzten Moment spürte sie, dass jemand sie packte und nach drinnen zerrte, und dann fiel eine Tür hinter ihr zu. Die ganze Nacht lang wälzte sich das Schiff in der aufgewühlten See und während all dieser Stunden wurde Nelly mit Laura, Tiger, Mannam und dem toten Henry durch die Kammer geschleudert. Und Mannam weinte und dann erzählte sie eine Geschichte in ihrer merkwürdigen Sprache oder vielleicht war es auch ein Gebet. Als der Morgen durch die Kammer aufschien, sah sie, dass das Hemd von Henrys Bauch verrutscht war, und sie zeigte Laura die Stelle. Noch nie hatte sie gesehen, dass man einen Menschenbauch so vernähen konnte wie das Fell von Tigerchen oder wie ein Kleid. Wir wollen schwören, sagte Laura später, als der Sturm vorbei war und Henry in sein ewiges Grab gesunken. Sie saßen einander im Schneidersitz gegenüber auf den Decksplanken, die noch immer nass waren. Die See rollte fast tonlos. Tigerchen trocknete in der Sonne. Auf Laura tanzte ein Licht. Nelly fuhr mit der Zunge über Zeige und Mittelfinger. »Ich schwöre«, sagte sie auf Englisch, so wie Tuckert es tat, wenn er etwas Wichtiges zu seiner Mannschaft sagte. »Schwör auf Seesch«, sagte Laura. »Kalimpur«. »Schwör auf die Köpfe unserer Eltern.« »Kalimpur auf Tuckert und Manam.« »Sollte eine von uns ins ewige Grab rutschen, so wie Henry«, sagte Laura, »lebt die andere für zwei.« »Mit doppelt so vielen Abenteuern«, bekräftigte Nelly. Es war ein Moment, den sie sich gut einprägen wollte. Sie hörte, wie der Wind in den Segeln flatterte, spürte den Schiffstanz unter ihrem achtjährigen Körper, sah das tanzende Licht. Lauras Augen waren Meerfarben, wie Manam immer sagte, identisch mit Nellys, als ob es darin strömen und gischten würde. »Ja«, Laura reckte ihre Finger, »und mit doppelt so viel Sturm.« Ja, und genau das tut Nelly auch. Wir sind jetzt im Jahr 1950. Nelly ist mittlerweile erwachsen. Sie ist Auslandskorrespondentin geworden. Sie arbeitet für eine Chicagoer Tageszeitung und vertritt einen Kollegen in Tokio. Sie ist da jetzt also im Sommer 1950, als plötzlich in Korea der Krieg ausbricht. Und man muss sich das so vorstellen, damals die Korrespondenten, die haben dann direkt von der Front berichtet, waren immer dabei, so wie eben auch heute, haben geschrieben, aber in dem Fall, das passierte sehr, sehr häufig während des Zweiten Weltkriegs und eben auch noch in den 1950er Jahren, brachen die Leitungen zusammen und sie konnten ihre Artikel nicht übermitteln. Also wurden ihre Texte ausgeflogen und sie flogen natürlich mit ihren Texten mit. In dem Fall fliegt Nelly also mitsamt mehrerer Kollegen und ihren Texten nach Japan und jetzt befindet sie sich auf dem Rückflug. Keine Wolke stand am Himmel, als sie auf das Flugfeld traten, um nach Korea zurückzufliegen. Auf der Startbahn schimmerte eine Douglas C-54 im Morgenlicht. »Werd mich nie an diese Scheißfliegerei gewöhnen«, murmelte Featherston, während er sich neben sie in die Transportmaschine setzte. »Naja, wir werden es überleben. Was, Miss?« Featherston musterte sie von der Seite. Seine Uniform war zerknittert und schmutzig und seine Haare standen wirr ab. »Sie sehen nicht mehr ganz so schick aus wie vor 2 Tagen, wenn ich das mal so anmerken darf.« »Na, Sie sind auch nicht gerade ein Aushängeschild für männliche Schönheit?« Featherston lachte. »Ganz schön frech für so eine junge Frau.« Ein Soldat ging durch die Reihen und verteilte Schwimmwesten und Pakete, die Nelly nicht gleich einordnen konnte. »Über dem Südosten Koreas sind nordkoreanische Jagdflugzeuge gesichtet worden. Wir müssen damit rechnen, abgeschossen zu werden. Die Herren von der Presse haben alle ein Fallschirmtraining absolviert.« Featherston murrte. »Grundgütiger im Himmel, auch das noch.« »Haben Sie oder haben Sie nicht?« bellte der Soldat. »Hab ich.« Featherston nahm das Paket entgegen und verdrehte in Nellys Richtung die Augen. »Nicht gerade mein Lieblingssport.« Nelly versuchte, sich ihrer Angst nicht anmerken zu lassen. Niemand war auf die Idee gekommen, sie im Fallschirmsprung zu trainieren. Aus dem einfachen Grund, dass niemand geglaubt hätte, dass dies bei einem Aufenthalt in Tokio erforderlich sein würde. Aber das konnte sie jetzt schlecht zugeben, wenn sie nicht die einzige Pressevertreterin sein wollte, die in Japan zurückblieb. »Was ist denn Ihr Lieblingssport?« fragte sie mit einer Stimme, aus der sie erfolgreich ein Zittern verbannte. Featherston seufzte. »Na, Golf!« »Ich hatte immer den Eindruck«, sie schnallte sich den Fallschirm um, indem sie die Handbewegungen ihres Sitznachbarn nachahmte, »dass Golf sehr langweilig ist.« Feversen lachte. Sie ahnen nicht, Mädchen, wie schön es ist, einer langweiligen Tätigkeit nachzugehen, wenn man mal nicht aus einem Krisengebiet berichtet. Na, Sie werden das schon auch noch sehen. Nein, nicht hier, Mann, die Schlaufe muss da durchgezogen werden. Er beugte sich vor und nestelte an den Verschlüssen. Okay, so ist es gut. Dann sah er sie an. Oh Gott, Mädchen, sagen Sie mir bitte, dass Sie wissen, wie das im Ernstfall geht. Nelly presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. »Werden Sie mich verraten?« flüsterte sie. »Ob ich Sie?« Auch er senkte jetzt seine Stimme. »Ich hätte gut Lust dazu, Mädchen. Sind Sie denn wahnsinnig? Und wenn wir jetzt tatsächlich springen müssen und Sie sich dabei verletzen oder Schlimmeres, dann hab ich Sie doch auf dem Gewissen.« Er zupfte ein Taschentuch aus seiner Brusttasche und tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn. Nelly bemerkte, dass er noch immer den Abdruck einer Schreibmaschinentaste über der Nase trug. »Warum sind Sie auf einmal so nett zu mir?« flüsterte sie. »Ich dachte, Sie können mich nicht ausstehen.« »Das kann ich auch nicht«, zischte er zurück. »Sie sind ein vorlautes, kleines Ding. Und Sie schreiben verdammt noch mal gut für eine Frau. Ich habe Ihre Artikelserie über die Nürnberger Prozesse gelesen.« »Sie haben...« »Natürlich, was denken Sie denn? Jeder hier hat das.« Er machte eine Handbewegung, die Tucker, Cressman, Jake und die anderen Journalisten umschloss. Er senkte seine Stimme zu einem Flüstern. »Und Tucker ist neidisch auf Sie, das sieht doch ein Blinder. Was meinen Sie, warum er Sie abhängen wollte am Fluss?« Er musste seine Stimme wieder erheben, denn jetzt dröhnten die Motoren auf. Die Douglas rollte über die Startbahn und Nelly sah, wie Featherston blass wurde. Sie drehte sich zu Jake, weil sie seinen Blick spürte. Jake, muss man sagen, ist ein Fotograf, ein Pressefotograf, den sie 4 Jahre zuvor in Chicago kennengelernt hat und mit dem sie eine zarte Liebe verbindet. Sie hat ihn in diesen 4 Jahren aber wieder aus den Augen verloren und jetzt in Korea bzw. Japan haben sie sich wiedergefunden und ja, da entspinnt sich eine kleine Geschichte zwischen den beiden. Im grellen Licht wirkten seine Augen noch heller. Das Flugzeug schoss in den Himmel. Sie lächelte ihm zu. Es geschah, als sie die Bucht von Busan erreichten. Etwas donnerte an den Tragflügel und dann kippte die Maschine zur Seite. Schwarzer Rauch verhüllte das Fenster. Stimmen gellten auf. Etwas riss in ihren Ohren. Es schmerzte so sehr, dass sie aufschrie. Sie fielen. Schon konnte Nelly die Küste erkennen, eine Linie, an die es weiß schäumte. Felsige Küstenabschnitte ragten ins Wasser, und dann stürmte es durch eine geöffnete Luke, und sie stand mit Jake und Featherston und den Soldaten über dem Meer, das ihnen weiter entgegenstürzte, und sie betete zu jemandem, von dem sie selbst nicht wusste, wer es war, dass sie nicht auf einen Felsen springen möge. Sie sah, wie Jake sich an die geöffnete Luke setzte und einer der Soldaten ihn an seinem Helm berührte, und dann glitt Jake über die Luke nach draußen. Sekunden später öffnete sich sein Schirm. Featherston war an der Reihe. Sie sah, wie der Schweiß sein Hemd vom Nacken aus in einem Rinnsal, das unter dem Fallschirm verschwand, dunkel färbte. Er stieß einen Fluch aus, als er sich auf den Platz an der Luke setzte. Der Soldat berührte ihn am Helm und Featherston fluchte weiter, während er verschwand. Ihr Herz raste. »Ich ziehe hier, richtig?« fragte sie den Soldaten. »Ja, aber erst wenn Sie draußen sind, Miss«, meinte sie zu verstehen. Es rauschte in ihren Ohren und sie sah, wie der Soldat auf die Schreibmaschine deutete, die sie sich unter den Arm geklemmt hatte. »Nicht«, schrie er. Sie umklammerte sie mit beiden Händen. »Ohne die springe ich nicht!« »Verdammt, Miss! Tun Sie, was ich Ihnen sage!« Da war ein Schwindel in ihrem Kopf, als sie sich setzte. Wie aus weiter Ferne konnte sie ihre Füße sehen. Sie hingen über glasblauem Wasser. Fallschirme schwebten in einiger Entfernung über dem Meer. »Das wird schon«, dachte sie. »Irgendwas wird immer.« In ihrem Kopf hörte sie Lauras Stimme. »Nicht die Flügel hängen lassen, Nell!« Eine Jack donnerte so dicht an ihnen vorüber, dass sie den roten Stern auf der Flosse des Fliegers erkennen konnte. Dann fühlte sie einen Schubs an ihrem Hinterkopf. Der Fall war so gewaltig, dass sie vergaß zu atmen. Noch immer umklammerte sie ihre Schreibmaschine. Das Meer stürzte ihr entgegen, der Horizont verrutschte und vor ihren Augen kippte das Blau. Sie zog dort, wo Featherston es ihr gezeigt hatte, und ein paar irre Herzschläge lang wusste sie nicht, ob es die richtige Leine war. Dann mischte sich ein Zischen in den Krach des Luftstroms und an ihren Schultern ruckte es. Die Luft toste um sie herum. Dann stürzte sie nicht mehr, sie flog. Wellen schäumten unter ihr. Ihre Füße hingen über einem Schiff. Menschen standen an Deck und deuteten nach oben. Sie wurden größer, sodass sie ihre Gesichter erkennen konnte. Aufgerissene Münder, Augen voller Staunen und Angst. Eine Explosion zerriss das Brausen. Und jetzt fiel sie wieder. Und das Letzte, was sie hörte, waren die Schreie der Menschen. Und dann prallte sie ins Wasser und versank. Das ist aber noch nicht das Ende von Nelly. Sie erlebt noch viel mehr als Kriegsberichterstatterin. Sie macht dabei eine fürchterliche Entdeckung und sie sucht ihre Zwillingsschwester Laura. Ja, das war es erst einmal. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.